Eine zentrale Veranstaltung zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il fand am 15. Februar in der Pyongyanger Sporthalle statt. Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee nahm an der Veranstaltung teil. Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK, der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Leiter und politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Vorsitzender des Ministerkabinetts der TVRK und weitere führende Kader der Partei des Staates und der Armee, der Vorsitzende des Zentralvorstandes der Sozialdemokratischen Partei Koreas, die Funktionäre der Partei, des Militärs, der Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Mitarbeiter der Organe, Fabriken und Betriebe in der Stadt Pyongyang, die Personen, die sich mit Kim Jong-il getroffen hatten, die verdienstvollen Aktivisten, die Familienangehörigen der revolutionären Gefallenen, Werktätigen, die Gratulationsgruppen und Delegationen der Auslandskoreaner, einzelne Auslandskoreaner und der Vertreter der Zweifstelle Pyongyang, der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, beteiligten sich an der Veranstaltung. Die ausländischen Diplomaten, die Vertreter der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der TVRK sowie die ausländischen Gäste waren dazu eingeladen. Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK, hielt ein Referat. Er hob hervor: Der 16. Februar gilt als einen Tag des großen Glücks, an dem das koreanische Volk und die fortschrittlichen Menschen der Welt einen herausragenden Mann, der die Sache der Souveränität zum strikten Sieg leiten werde, begrüßt haben. Mit origineller Idee und Führung habe Kim Jong-il die Gegenwartsgeschichte Koreas als Epoche des Sieges des Sozialismus glorifiziert, in der Geschichte der sozialistischen Bewegung der Welt unvergessliche Spuren hinterlassen und die Sache der Menschheit für Souveränität energisch vorangetrieben. So sei die Geschichte der Revolutionsführung von ihm ein Epos des äußerst aufopferungsvollen und heldenhaften Kampfes eines hervorragenden Revolutionärs und die Geschichte eines herausragenden Führers gewesen. Entsprechend der Forderung der Epoche und der Entwicklung der Revolution habe er die Sozialideologie mit neuen Prinzipien und Inhalten vertieft und weiterentwickelt und basierend darauf die sozialistische Theorie umfassend formuliert und systematisiert. Im ganzen Verlauf der Revolutionsführung habe Kim Jong-il am konsequenten antiimperialistischen und souveränen Standpunkt und an den sozialistischen Prinzipien festgehalten, die konterrevolutionäre Offensive der Feinde mit revolutionärem Angriff vereitelt, nach koreanischer Prägung die Revolution und den Aufbau vorangetrieben, den Sozialismus in Korea gefestigt und weiterentwickelt und dessen Unbesiegbarkeit nachhaltig demonstriert. Das Volk als das Höchste zu betrachten, dieses erhabene Ideal habe er lebenslang als seine politische Überzeugung und seinen Grundsatz betrachtet. Er habe das Volk für das wertvollste Wesen gehalten, immer alle Fragen nach den Interessen des Volkes als absoluten Maßstab gelöst und dafür gesorgt, dass die Partei, der Staat und die Armee nur dem Volk gedient und alle Reichtümer der Gesellschaft zur Förderung des Wohlstandes des Volkes beigetragen hätten. Über ein halbes Jahrhundert lang habe er ein neues Gebiet des Aufbaus einer sozialistischen Regierungspartei eingeleitet, die Partei der Arbeit Koreas zu einer mächtigen führenden Kraft für die Erfüllung der sozialistischen Sache weiterentwickelt und solid die einmütige Geschlossenheit von Partei und Revolutionsformation gefestigt. Weiter unterstrich der Referent wie folgt: Kim Jong-il verstärkte und entwickelte die Volksarmee zu einer unbesiegbaren, starken revolutionären Armee von Baekdusan, die die imperialistischen Aggressionskräfte mit einem Schlag vernichten kann. Er verwirklichte die Produktion mit einheimischen Rohstoffen und Techniken und die Modernisierung in der Rüstungsindustrie auf einer neuen Höhe und verwandelte die TVRK in ein uneinnehmbares Bollwerk, in dem das ganze Volk bewaffnet und das ganze Land wie eine Festung gebaut ist. In der Zeit, wo die sozialistische Bewegung der Welt auf das ernsthafte Scheitern stieß, hielt Kim Jong-il das sozialistische Banner des Suzi hoch, schuf ein epochales Beispiel für die Erfüllung der Souveränität der Volksmassen, gab somit den fortschrittlichen Menschen der Welt die Siegeszuversicht und trieb den Fortschritt der sozialistischen Bewegung tatkräftig voran. Das revolutionäre Leben und die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il, der ein festes Fundament für den Sieg der souveränen Sache der Volksmassen und der sozialistischen Sache legte und eine lichte Zukunft der ruhmreichen Kim Jong-un-Ära einleitete, werden ewig unvergessen bleiben. Der Referent verwies darauf, mit Idee und Verdiensten von Kim Jong-il als ewige Grundlage die sozialistische Sache von Korea bis zum Letzten zu vollenden. Alle sollten sich festgeschart um Kim Jong-un für den endgültigen Sieg der sozialistischen Sache von Korea voller Kraft einsetzen.